Zur Unterstützung der historischen Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un veröffentlichten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe am 1. Januar eine gemeinsame Erklärung. Darin betonten sie, dass die historische Neujahrsansprache vom verehrten Oberstenführer Kim Jong-un eine große Richtschnur für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates und die Verwirklichung der Sache der Wiedervereinigung Koreas sei.